beglückte Hirte, Jesus Schafe, beglückte Hirte, Jesus Schafe, die Welt ist euch ein Himmelreich, ein Himmelreich, die Welt ist euch ein Himmelreich, die Welt ist euch ein Himmelreich.